Ich möchte also einiges vortragen. Ich muss mich erst an das Mikro gewöhnen. Einiges vortragen zur Wahlverwandtschaft, möchte ich es vorsichtig nennen, zwischen dem Neoliberalismus und dem Antisemitismus. Das muss jetzt technisch besser werden. Und zwar beziehe ich mich, was den Antisemitismus betrifft, vor allem auf Schriften des herausragenden Vertreters Friedrich August von Hayek. Das kann man deshalb machen, weil in der Literatur angegeben wird, dass die Theorie des Neoliberalismus 4 Schulen auffasst, eine in Freiburg, eine in Chicago, eine in Wien und eine in London. Und Herr Hayek an all diesen 4 Universitäten herausragend gelehrt hat. Und dann der Hauptbegründer der Mont Pelerin Society, der Organisation der neoliberalen Gesellschaftstheoretiker ist. Wenn man also die zahllosen Schriften von Herrn Hayek durchguckt, wird man, soweit ich das jedenfalls sehe, offen antisemitische Äußerungen bei ihm nicht finden. In diesem Sinne tritt der Neoliberalismus so nicht in Erscheinung. Was aber über den antisemitischen Gehalt dieser Theorie insofern nichts aussagt, als die Antisemitismusforschung der 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts davon ausgegangen sind, insbesondere die an der Psychoanalyse orientierten, dass der Antisemitismus sein Gehalt, seine Essenz hat in gesellschaftlich unbewussten Verhältnissen. Und dass deshalb der Antisemitismus zu erklären sei als Projektion gesellschaftlicher Verhältnisse, die bewusstlos wirken und diese Projektion dann auf soziale Gruppen erfolgt, vor allen Dingen auf die Juden. Das heißt, dass der Antisemitismus dann nicht vom Judentum natürlich her erklärt wird, sondern von den Projektionen her. Wobei dann auch immer hervorgehoben wurde von den psychoanalytischen Theoretikern, die dies erklärt haben, dass sich nicht alle Gruppen als Projektionsfläche eignen würden und die Juden dann besondere Eigenschaften haben, sodass der Antisemitismus nicht als Lüge auftritt, aber, wie Adorno mal gesagt hat, als Gerücht über die Juden. Der Neoliberalismus hat, wenn man das vorab sagen kann, als Wahlverwandtschaft im Kern das Dogma, dass gesellschaftliche Verhältnisse unbewusst sind. Und dies wird dann im Neoliberalismus nicht kritisch aufgeklärt, sondern als Apologie verteidigt. Das Grunddogma ist, gesellschaftliche Verhältnisse sind irrational, nicht weiter aufklärbar und in diesem Sinne hinzunehmen. Und daran ist nur eine Anpassung möglich, aber keine Transzendierung. Was diese Nähe des Neoliberalismus als Apologie unbewusster Verhältnisse zum Antisemitismus näher betrifft, ist also nicht nur diese Anpassung, die gefordert wird an undurchschaubare Kräfte, wie es immer genannt wird, von Hayek bis zur Weltbank, sondern dass damit auch verbunden ist die Ablehnung jeder Gesellschaftskritik, theoretisch oder praktisch, das Verneinen jeder Möglichkeit einer vernunftgegründeten Hoffnung, einer Utopie und damit auch die Ablehnung jeder gesellschaftlichen Erinnerung. Es ist gewissermaßen die Theorie der Erinnerungslosigkeit. Wenn ich eingangs gesagt habe, dass es eine Wahlverwandtschaft gibt mit dem Neoliberalismus im Verhältnis zum Antisemitismus und dies etwas vorsichtig ausgedrückt ist, dann finde ich die Vorsicht außerordentlich angemessen. Deshalb, weil eine zu starke unmittelbare Identifikation dieser Theorie mit dem Antisemitismus darauf hinauslaufen könnte, dass man die Opfer verhöhnt. Auf der anderen Seite ist dann doch das Verleugnen historischer Kontinuitäten dann die für die deutsche Identität typische Verdrängung der Vergangenheit. Worauf man vielleicht hinausgehen könnte, wenn man die neoliberale Theorie sich ansieht, ist, dass in ihr das passiert, was Freud genannt hat, die Wiederkehr des Verdrängten. Keine Wiederholung, aber eine Wiederkehr unter veränderten Verhältnissen. Ich möchte erst mal beginnen als Einleitung mit einem Lesefund gewissermaßen. Und zwar hat Hayek 1944 sein erstes großes gesellschaftstheoretisches Werk veröffentlicht. Von Gesellschaftstheorie spricht er auch selbst. Und zwar hat dieses Werk den Titel Der Weg zur Knechtschaft. Hayek befindet sich in London an der London School of Economics. Seit 1930 lehrt er dort Ökonomie, ist aber von Haus aus Jurist. Die Tradition des Neoliberalismus ist auch die deutsche historische Rechtsschule aus dem 19. Jahrhundert, also kommt eher von der Juristerei, hat dann Ökonomie gelernt in Wien, in der Wiener Schule und ist dann 1930 nach London gekommen und schreibt 1944 an seine englischen Landsleute, wie er betont, und untersucht in diesem Buch über den Weg zur Knechtschaft das, was im selben Jahr 1944 Max Horkheimer und Theodor Adorno in der Dialektik der Aufklärung auch untersuchen, die Barbarei und deren Genese. Und er versucht, dies aufzuklären und gelangt zu einem genau entgegengesetzten Ergebnis wie die kritische Theorie. Wenn Horkheimer 1939, also wenige Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen, in seinem damaligen Aufsatz schreibt, wer vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen, sagt Hayek genau umgekehrt, wer vom Sozialismus nicht reden will, sollte auch vom Nationalsozialismus schweigen. Das, was er im Weg zur Knechtschaft als Einleitung hat, ist dieses Thema die Barbarei, die Genese des Nationalsozialismus. Und er wendet sich an seine englischen Landsleute, 44. England hat im Krieg das, was alle großen kriegführenden Nationen machen, eine Kriegswirtschaft, eine Planwirtschaft. Und er erkennt dort 1944 in England, dass es große Tendenzen gibt, bei der englischen Labour Party diese Planwirtschaft über den Krieg hinaus fortzusetzen mit planwirtschaftlichen und, wie Hayek es nennt, sozialistischen Tendenzen. Und er warnt dann seine englischen Landsleute vor diesen fortschrittsgläubigen Sozialisten der Labour Party und sagt dann, das, wovor dort zu warnen ist, ist, dass England in diesem Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland um seine Freiheit kämpft und in England selber sich ausbreitet eine Ideologie, die in den Nationalsozialismus führen muss, nach seiner Überzeugung, nämlich der Sozialismus. In diesem Sinne ist er außerordentlich weitschweifig bei dieser Geschichtskonstruktion, dass der Nationalsozialismus seine Ursache nicht im Kapitalismus hat, das betont er ausdrücklich, auch nicht im Liberalismus, sondern dass der Sozialismus des 19. Jahrhunderts in den Nationalsozialismus führt. Und diejenigen, sagt er, die sich der Planwirtschaft verschrieben haben und dem planwirtschaftlichen Sozialismus, so wie er das nennt, die würden eigentlich, obwohl sie ausdrücklich als Verteidiger der englischen Freiheit auftreten würden, den Weg des Nationalsozialismus in England selbst bereiten, sodass England sich auf dem besten Wege befindet, sagt er, nur mit einer Verspätung von 15 bis 25 Jahren auf dem Weg in den deutschen Nationalsozialismus und dies verdoppeln würde. Diese Warnung an seine englischen Landsleute verbindet er mit einer anderen Warnung, seiner englischen Landsleute vor deutschen Immigranten. Und zwar warnt er vor genau jenen Immigranten, die aus Deutschland fliehen konnten überhaupt und die nach England einige Ideen mitbringen. Zum Beispiel die Idee, die Horkheimer eben so formuliert hat, über den Zusammenhang von Kapitalismus und Nationalsozialismus und die sich als Kritiker des Kapitalismus und des Nationalsozialismus zugleich darstellen. Und er sagt, diese deutschen Immigranten, die im Namen des Sozialismus den Kapitalismus und den Nationalsozialismus kritisieren, die mögen dies wohl subjektiv für Kritik halten. Objektiv seien sie Wegbereiter des Nationalsozialismus auch in England. Und sie seien deshalb keineswegs ideologisch die Opfer des Nationalsozialismus, sondern sie seien die Wegbereiter, um nicht zu sagen die Täter. Das, was man im selben Jahr 1944 in der Dialektik der Aufklärung bei Horkheimer und Adorno nachlesen könnte, die, wenn sie 1944 nach London geflohen wären, genau die gewesen wären, vor denen Hayek seine englischen Landsleute warnt, dann wird dort dieser Zusammenhang anders dargestellt oder die Genese der Barbarei anders dargestellt, nämlich als Entwicklung der europäischen Zivilisation von der Mythologie der Frühzeit, der Antike, des Mittelalters, der frühen Neuzeit zum Rationalismus der Aufklärung und deren Umschlag in eine neue Mythologie. Das heißt, die Genese wird dort, wenn man die letzten zwei, drei Jahrhunderte nimmt, dann vollzogen oder nachkonstruiert als Übergang der liberalen Aufklärung in den Nationalsozialismus. Es gibt dann eine zugespitzte Formulierung von Horkheimer 1939, dass er sagt, der Weg, den Kant die Aufklärung in die Wege geleitet hat, endet dann im Faschismus. Aus der Perspektive der kritischen Theorie würde sich dies dann so darstellen, dass Horkheimer 1939 im US-amerikanischen Exil auch vor bestimmten Exilanten warnt, nämlich denen, die dem klassischen Liberalismus nachtrauern und damit dem Ursprung des Nationalsozialismus, also eine genau umgekehrte Interpretation. Und danach würde sich das, was Hayek schreibt, darstellen als eine Verdrängung der Vergangenheit und eine Wiederkehr dieser Vergangenheit dann sich andeuten nach der Niederlage des Nationalsozialismus. Diesen Zusammenhang zwischen dem Nationalsozialismus, der von dem Neoliberalismus 1944 ausdrücklich kritisiert wird, und diese Kritik dann die Begründung des Neoliberalismus selber ist, diesen Zusammenhang, der aus der kritischen Theorie sich genau andersherum darstellt, nämlich nicht als Weg vom Sozialismus zum Nationalsozialismus, sondern vom klassischen Liberalismus zum Nationalsozialismus, die möchte ich jetzt in verschiedenen Punkten darlegen. Und zwar wären es die Aspekte, die für die neoliberale Theorie wichtig sind. Und zwar kann man diese Wiederkehr des Verdrängten zunächst mal relativ deutlich sehen in der neoliberalen Geschichtsschreibung. Und dazu werde ich jetzt zwei Belege vorführen, nämlich einmal die neoliberale Geschichtsschreibung, die 1945-46 im damaligen Westdeutschland zur Idee der Stunde Null geführt hat, also zur Idee eines historischen Bruchs, man könnte auch sagen, zur Apologie einer Erinnerungslosigkeit. Und zweitens ist interessant, dass die Argumente, die 1945-46 in Westdeutschland vorgeführt werden und die Deutschland, das Nachkriegsdeutschland, vom Nationalsozialismus, finde ich, ideologisch reinigen, wiederholt werden 1986, 87, 88, also 40 Jahre später im deutschen Historikerstreit, an dem die führenden deutschen, westdeutschen Historiker für neuere Geschichte teilgenommen haben. Und von diesen führenden westdeutschen Historikern haben diese Argumente, diese neoliberalen Argumente der Verdrängung der Vergangenheit, wenn man es durchzählt, mindestens 20 auch so wiederholt. Unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen, nämlich Ende der 80er Jahre, unter der Bedingung, dass der Neoliberalismus sich dann auch weltweit beginnt durchzusetzen, als das, was man 5 Jahre später dann Globalisierung bezeichnet. Also die Geschichtskonstruktion ist die, die ich eben angegeben habe, dass Hayek vor allen Dingen in seinem Hauptwerk, was ich empfehlen würde, mal zu lesen, einfach weil es, denke ich, unter den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen ein guter Beitrag wäre, sich politisch zu bilden, die Verfassung der Freiheit zu lesen von Hayek. Und dort schreibt er besonders im 4. Kapitel die Geschichte so, dass es einmal irgendwann in grauer Vorzeit Freiheit gab. Bei den Griechen, bei den Römern. Die Freiheit gab es dann ganz lange im Mittelalter. Da waren die Menschen alle frei. Da gab es den Wettbewerb. Man hat sich gegen die Staatslenkung schon im Römischen Reich ausgesprochen und für den freien Wettbewerb, also eine pure Projektion neoliberaler Wettbewerbsideologie. Und dann sagt er, endet das Ganze mit der Freiheit irgendwann im 18., wahrscheinlich im 19. Jahrhundert. Also das Datum, was er dann präzise nennt, ist die Revolution von 1848. Und dann, sagt er, begann in Europa das Jahrhundert des Sozialismus. Nun reibt man sich natürlich die Augen, inwiefern nach 1848 der Sozialismus ausgebrochen sein soll und nicht der Liberalismus und Imperialismus, aber das ist die Geschichtsschreibung. Und er sagt, dieser Sozialismus ab 1848 hat die wunderbare Freiheit, die bis dahin geherrscht haben soll. Das ist ein richtiger Mythos, der dort erzählt wird. Aber wie gesagt, Historiker wiederholen das mit wissenschaftlicher Untermauerung. Dieser Sozialismus hat die Freiheit benutzt, um bestimmte Defizite, die es gegeben hat, die soziale Frage im 19. Jahrhundert, es war die Welt nicht ganz in Ordnung, schreibt er, um darauf aufmerksam zu machen, dass man da etwas zu verändern hätte. Und dann ist die Idee, die den Neoliberalen ganz furchtbare Idee der sozialen Gerechtigkeit geboren worden. Und man hätte dann versucht, eine gleichmäßige Besitzverteilung, gleiche Distributionsverhältnisse herzustellen. Und das hätte man gemacht durch die zwei Institutionen der Knechtschaft. Der Weg zur Knechtschaft heißt ja das Buch, was ich vorhin erwähnt habe. Die eine Institution ist der Staat und die andere Institution sind die Gewerkschaften. Also die Arbeiterbewegung. Und da seien dann diese Ideologien, vor allen Dingen die Ideologie der Gerechtigkeit, getragen worden und erzählt dann auf, von wem. Also es war der marxische Sozialismus, der war aber noch irgendwie zivilisiert. Dann kamen die unzivilisierten Kinder, schreibt er. Das ist der Marxismus der Zweiten Internationale. Dann kam der Kommunismus, damit meinte er die russischen Revolutionen Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann kommt, man wundert sich, aber das ist auch hier alles Sozialismus, die New Deal-Politik unter Roosevelt ab 1933 bis 1945 und die Nachfolger bis Johnson, also grob bis etwa 1970, das ist alles Sozialismus. Dann kommt der Sozialismus der englischen Labour Party. Keynes, der Totengräber der britischen Wirtschaft, ein purer Sozialist hiernach. Und nicht nur nach ihm, sondern auch nach seinem amerikanischen theoretischen Bruder, Herrn Milton Friedman. Und der Nationalsozialismus ist all diesem wahlverwandt und man kann nun sich aussuchen, was in den Nationalsozialismus führt, ob es der marxische Sozialismus oder die Zweite Internationale, die New Deal-Politik oder was auch immer gewesen sein muss. Der Nationalsozialismus hat dies zur Konsequenz gebracht. Und der Neoliberalismus tritt jetzt auf als Rettung aus dieser Knechtschaft. Das ist durch den Staat und durch die Gewerkschaften. Diese Geschichtskonstruktion, die alles dieses, was Staat, staatliche Steuerung, gewerkschaftliche Organisierung, Arbeiterbewegung und so weiter unter die Knechtschaft subsumiert, heißt hier Totalitarismus. Das ist ein ganz beliebter Begriff in der deutschen Ideologie der 50er und 60er Jahre. Der erste, der dies ganz prominent vertreten hat als deutsche Ideologie nach 1945, diese Geschichtsschreibung, war Konrad Adenauer, 24. März 1946, die Kölner Universität wird neu eröffnet. Herr Konrad Adenauer, der später dem Parlamentarischen Rat vorgesessen hat, also dem Gremium, das das Grundgesetz formuliert, das ist ja in dem Zusammenhang mal ganz wichtig, dass man weiß, welchen Geistes diese Leute gewesen sind. Und der erste Bundeskanzler hat also am 24. März 1946 in der Kölner Universität Folgendes vorgetragen. Also die neoliberale Geschichtsschreibung. Man muss sich nicht wundern, zwei Jahre vorher war Hayek und das war gewissermaßen Geist der Zeit. Außerdem in der CDU haben wesentliche Leute 1947, ein Jahr nachdem Adenauer das hier gemacht hat, an der Gründung der Mont Pèlerin Society mit teilgenommen. Zum Beispiel Ludwig Erhard und andere aus der Freiburger Schule, sodass dies in Westdeutschland nicht unbekannt war. Und in dieser Rede 1946 trägt also Adenauer diese neoliberale Geschichtsschreibung vor und konstruiert daraus, warum in Westdeutschland es ein Nachleben, wie Adorno nachher gesagt hat, des Nationalsozialismus gar nicht geben konnte. Und zwar sagt er, ich zitiere jetzt mal so etwas, weil die Terminologie ganz grauenvoll ist und das ist mir nicht gegeben, also das irgendwie frei wiederzugeben. Da sagt er, wie war es möglich, dass das Aufleben deutschen Geistes nach dem Ersten Weltkrieg so kurz war? Das heißt schon mal, der Erste Weltkrieg hatte mit dem deutschen Geist so überhaupt nichts zu tun und war die Zerstörung. Und danach, man weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, ist der deutsche Geist wieder aufgelebt. Und dann schreibt er, wie war es möglich, dass die nach 1918 entstandene Deutsche Republik nur 15 Jahre Bestand hatte, dass das Bismarcksche Reich, bald schon der mächtigste Staat der Welt, bereits 1918 nach 47 Jahren zusammenbrach und so weiter. Wie war das im deutschen Volk möglich? Nicht durch das deutsche Volk, sondern im. Irgendwie im deutschen Volk hat sich da etwas ereignet. Wie war es möglich, sagt er dann, dass das nationalsozialistische Reich zuerst von vielen Harmlosen mit Jubel begrüßt, dann wegen seiner abgrundtiefen Gemeinheit und Niedertracht von vielen, sehr vielen Deutschen zwar gefürchtet, aber verachtet und verflucht. Wie war das im deutschen Volke möglich? Wie war es möglich, dass dieser Krieg, also der Zweite Weltkrieg, meint er jetzt, von der nationalsozialistischen Regierung begonnen werden konnte? Ein Krieg, der trotz anfänglicher blendender Erfolge notwendigerweise verloren werden musste. Wie war es möglich, dass in diesem Kriege Wunder an Tapferkeit und Pflichttreue geleistet werden konnten und dass dicht daneben im selben Volk Verbrechen über Verbrechen größten Ausmaßes begangen wurden und so weiter. Also damit haben die Deutschen nichts zu tun. Die Deutschen haben also die Wunder an Pflichttreue und Tapferkeit geleistet. Das bewundert er immer noch. Und es ist dann im deutschen Volk etwas passiert mit den Verbrechen über Verbrechen und so weiter. Und dann bewundert er weiter, dass die Deutschen, nachdem der Krieg verloren ist, ihr furchtbares Geschick, Hunger und Kälte, Not und Tod und so weiter, verachtet von allen Völkern der Welt, also so heroisch ausgehalten haben. Und er schließt dann zwischendurch, das ist so ein Zwischenresümee, das deutsche Volk trägt diese schwerste Zeit seiner Geschichte mit heldenhafter Stärke, Ausdauer und Geduld. mit einer geduldigen Stärke, die stärker ist als alle Not. Ich habe mich, sagt er, seit 1933 oft geschämt, ein Deutscher zu sein. Aber jetzt bin ich wieder stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Ich bin so stolz darauf, ein Deutscher zu sein, wie ich es nie zuvor, auch nicht vor 1933 und nicht vor 1914 gewesen bin. Diesen Stolz, den er hier offenbart, kann er deshalb formulieren, weil er immer sagt, es seien dort die Verbrechen im deutschen Volk, aber nicht vom deutschen Volk begangen worden. Und es ist wie ein Mythos, der dort geschrieben ist. Ich habe mal nachgelesen, dass wenige Monate später beim ersten Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Frankfurt am Main der damalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Herr Leopold von Wiese, über diese Vergangenheit gesagt hat, das sei ein, Zitat, mythisches Geheimnis, an das wir nicht rühren dürften. Und das hat Adenauer so ähnlich formuliert. Der von Wiese hat das im Übrigen als Antwort darauf gesagt, dass ein junger Kollege, Herr Heinz Maus, von Herrn Horkheimer aus dem fernen Kalifornien einen Brief erhalten hat mit der Anregung, die deutsche Soziologie möchte doch eine Soziologie des Terrors ausarbeiten. Ein naheliegendes Thema 1946, dürfte man meinen. Die deutsche Soziologie hat das von vornherein abgelehnt und Adenauer ebenso. Da war man sich absolut einig auf wissenschaftlicher und politischer Seite. So, also dieser Stolz, ein Deutscher zu sein. Und nun ist natürlich die Frage, also wie legitimiert sich das und wie versucht man diesen Mythos, dass dort eine Krankheit über die Deutschen gekommen sei, noch in irgendeiner Weise zu erklären. Und dann lieferte er folgende Erklärung, was im, aber nicht durchs deutsche Volk passiert sei. Und zwar sagt er, die Deutschen seien erkrankt. Und sie hätten eine furchtbare Krankheit bekommen, nämlich die, dass sie den Staat verherrlicht hätten. Diese Verherrlichung des Staates sei gelehrt worden, zum Beispiel von Hegel, und sei durch Hegel im deutschen Volk verankert worden. Nun, wer mal Hegel gelesen hat, kann sich schlecht vorstellen, dass die Hegelschen Texte im deutschen Volk so etwas bewirkt hätten. Das ist nun dermaßen schwierig zu lesen, dass eine weitere Verbreitung dieser Philosophie eigentlich undenkbar ist. Dann sagt er, sei Herder, seien die Romantiker die gewesen, die den Staat verherrlicht hätten. Und dann nennt er nicht Karl Marx, aber es ist ganz eindeutig, wen er meint, dass also die staatliche Macht, hat wahrscheinlich die berüchtigte Formulierung von der Diktatur des Proletariats im Kopf, also diese Staatsverherrlichung ins deutsche Volk gebracht hätte, die dem deutschen Wesen so fremd ist. Und dann sagt er weiter, die materialistische Weltauffassung des Marxismus hat zu dieser Entwicklung der Staatsverherrlichung in sehr großem Umfang beigetragen. Wer nämlich, ich ergänze mal, wie Karl Marx, eine Zentralisierung der politischen und der wirtschaftlichen Macht beim Staate oder bei einer Klasse erstrebt, wer demzufolge das Prinzip des Klassenkampfes vertritt, ist ein Feind der Freiheit der Einzelperson. Er bereitet zwangsläufig den Weg der Diktatur im Fühlen und Denken seiner Anhänger vor, wenn schließlich auch ein anderer, ich ergänze das jetzt, Hitler, den so vorbereiteten Weg der Diktatur beschreitet. Und dann sagt er, wo der Nationalsozialismus in Deutschland seinen größten Widerstand gefunden hat, nämlich nicht dort, wo die Gewerkschaften und der Sozialismus, der Kommunismus verbreitet gewesen ist, vielleicht nicht in den Arbeitervierteln der großen Städte, sondern er sagt, der Nationalsozialismus hat, Zitat, den stärksten geistigen Widerstand gefunden in denjenigen katholischen und evangelischen Teilen Deutschlands, die am wenigsten der Lehre von Karl Marx, dem Sozialismus, verfallen waren. Das steht absolut fest. Sie haben also hier wieder dasselbe, was ich Ihnen von Hayek eben auch vorgetragen habe, diese Geschichtskonstruktion. Es führt ein Weg vom Sozialismus in den Nationalsozialismus. Und in diesem Sinne, 1946, ist es eine immense Verdrängungsenergie, die dann auch erklärt, den Antikommunismus, insbesondere im Zusammenhang dann mit dem 1947 durch Truman erklärten Kalten Krieg. Im Übrigen ist dieser Antikommunismus dann auch eben das, was in diese Ideologie hineinreicht aus dem Nationalsozialismus. Und dann ist interessant, bei dieser Diagnose, dass alles, was den Vorrang des Staates bedeutet und auf der anderen Seite dem entgegengesetzt ist im christlichen Einzelmenschen, so konstruiert, dass weil der Einzelmensch dem Staat entgegensteht, dieser Einzelmensch von vornherein gedacht ist, a. als unpolitisches und b. als ungesellschaftliches Wesen. Dass Politik etwas Verbrecherisches ist oder zumindest etwas Schmutziges, gehört hier dazu. Der Staat ist von vornherein etwas, was der Freiheit entgegensteht. Dem muss man nicht unbedingt folgen. Wer Jean-Jacques Rousseau gelesen hat oder Immanuel Kant, weiß, dass politische Freiheit durchaus mit einer bürgerlichen Republik einmal zusammengedacht gewesen ist. Das taucht hier nicht mehr auf. Und es wird hier gefeiert, der unpolitische und ungesellschaftliche Einzelne, um nicht zu sagen der Homo economicus. Die Gemeinschaft, die jetzt kommt, die sich in dieser unpolitischen und ungesellschaftlichen Form bildet, weshalb das Wort Gesellschaft hier nicht mehr auftaucht, aber das Wort Gemeinschaft umso mehr. Und wenn man Volksgemeinschaft sagt, ist das eigentlich eine Tautologie. Die identifiziert sich nach Adenauer über Arbeit. Zitat, wir wollen Arbeit für jeden, der arbeiten will, in dieser Rede. Arbeit ist, wenn man die Geschichte des Begriffes und dieser Praxis nachgeht, immer ein unterdrückendes Moment gewesen bei der Sklaverei. Wenn man es in der Neuzeit nimmt, Luther, der Arbeit lobt als Unterdrückung des Leibes, als das Medium, um die Seele für Gott frei zu machen. Arbeit ist immer etwas Masochistisches und Selbstunterdrückendes und andere Unterdrückendes. Deshalb ist also das furchtbare Wort von Arbeit macht frei eine Konsequenz eigentlich dieser Arbeitsgeschichte. Ungefähr ein Jahr nach der Befreiung von Auschwitz wird hier wieder die Arbeit in Deutschland gefeiert, als etwas, was dem Menschen gemäß ist. Und man könnte auch sagen, es ist der Mechanismus der Selbstunterdrückung, des Vergessens und gleichzeitig der Mechanismus, durch den dann nicht nur die Verdrängung der Vergangenheit, sondern auch das Wirtschaftswunder bewirkt wird. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang und sehr lesenswert den Bericht der jüdischen Philosophin Hannah Arendt, die 1950 aus dem amerikanischen Exil zu einem Besuch nach Deutschland kommt, nach Westdeutschland, und einen kleinen Aufsatz schreibt, zwei kleine Aufsätze, aber der eine ist besonders lesenswert, über die Nachwirkung des Nazi-Regimes, Bericht aus Deutschland, wo sie beschreibt, wie die Deutschen wie lebendige Tote in ihren Trümmern umherwandeln, immer geschäftig, immer bei der Arbeit, aber ohne irgendeine Fähigkeit, sich zu erinnern, eigentümlich emotionslos. Und bei ihrem Bericht denkt man dann daran, vielleicht war das auch die Anregung, dass die Mitscherlichs dann später das Buch geschrieben haben über die Unfähigkeit zu trauern. Man könnte auch sagen, die Unfähigkeit, sich zu erinnern. Die Weigerung zu trauern beschreibt sie als das Spezifikum. Und in dieser Weigerung zu trauern, in dieser Weigerung, sich zu erinnern, in der Unfähigkeit, sich zu erinnern, erscheint dann das, was verdrängt wurde, eben in neuer Form, eben in dieser Form einer Wiederkehr des Verdrängten. Und so findet man in dieser Zeit die Grundelemente der deutschen Ideologie, Mitte, Ende der 40er Jahre, die sich durchgehalten haben bis zur deutschen Einheit und danach wieder. Verdrängung der Vergangenheit, Antikommunismus, dass der Mensch ein unpolitisches und ungesellschaftliches einzelnes Wesen sei, masochistischer Stolz auf Arbeit, entsagungsvolle Arbeit und die Idee nicht einer rationalen Gesellschaft in französischer oder englischer Tradition, sondern einer klassenlosen Volksgemeinschaft. Die Fantasie, dass der Staat ein Macht- und Militärstaat sei, und die Fantasie, dass gesellschaftlich und historisch mythologische Mächte und Kräfte herrschen würden. Und besonders die letztere Version finden Sie also bei allen neoliberalen Theoretikern, ebenso wie in den Verlautbarungen der Europäischen Union, beim Internationalen Währungsfonds und bei der Weltbank. Es geht immer um Kräfte, die Kräfte der Globalisierung, die Kräfte der Individualisierung. Es sind alles Kräfte, es ist immer etwas Undurchschaubares. Es werden Mythen über die Gesellschaft erzählt, unter der Behauptung, dass dies nicht durchschaubar sei. Diese Geschichtskonstruktion interessanterweise wird 40 Jahre später fast wörtlich wiederholt. Und wenn es nicht so ernst wäre, könnte man wirklich eine komische Nummer daraus schreiben. Und zwar beginnt 1986/87 das Wiederaufwärmen dieser adenauerschen Geschichtskonstruktion im sogenannten deutschen Historikerstreit. Das ist in einem Büchlein oder in einem doch ganz umfangreichen Buch im Piper Verlag veröffentlicht worden. Die Beiträge, und da können Sie sehen, dass an dieser Geschichtskonstruktion eben wirklich zahllose Professoren für neuere Geschichte mitgewirkt haben und Folgendes etwa unterschrieben haben. Der Anlass dieses Historikerstreites war ein Beitrag, den der Historiker für neuere Geschichte, Ernst Nolte, 1986 veröffentlicht hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter dem Titel Vergangenheit, die nicht vergehen will. Man assoziiert etwas ganz Falsches dabei, weil er etwas meint, was wir alle auf den ersten Blick so gar nicht denken würden. Die Vergangenheit, die nicht vergehen will, meint er, ist vor allen Dingen eine Vergangenheit, die für Adolf Hitler nicht vergehen wollte. Also seine Geschichtskonstruktion, ich mache es jetzt wegen der Zeit etwas kurz, ist die, dass er sagt, was war eigentlich so besonders an Auschwitz? Also die Frage ist schon erstmal so gestellt, was war da eigentlich Besonderes? Und dann antwortet er relativ lässig, also angesichts dieses Massenmordes ungeheuerlich. Vielleicht war besonders der, Zitat, technische Vorgang der Vergasung. Alles andere gab es schon. Alles nicht neu. Und dann erinnert er an den Völkermord an den Armeniern. Und dann sagt er, die russische Revolution hat auf dem Gebiet ja auch einiges geleistet. Das kennen wir alles. Das ist schon vor 1920 und vor allen Dingen nach 1920 so beschrieben worden. Und in diesem Sinne sagt er wieder, Zitat, war nicht der Archipel Gulag ursprünglicher als Auschwitz? Und die Frage, die er so stellt, beantwortete er, indem er sagte, Archipel Gulag war eigentlich, also der stalinistische Staatsterror, die Ursache des nationalsozialistischen Staatsterrors. Und ist bei den Neoliberalen immer ganz beliebt, der Hinweis auf den Hitler-Stalin-Pakt, also ohne das verharmlosen zu wollen, aber das belegt immer diese Nähe von Sozialismus und Nationalsozialismus. Und dann erzählt dieser Historiker, und da muss man sich dann immer zu Gemüte führen, dass Historiker immer ihre wissenschaftliche Reputation auf eine akribische Quellenforschung stützen. Da präsentiert er folgende Quellenforschung. Also da sagt er, es gibt dort bei George Orwell in 1984 eine Geschichte. Und zwar gibt es eine Geschichte, dass dort jemand unter der Folter einen nahen Verwandten verrät. Und die Folter, die dort nicht ausgeführt, aber angedroht ist, ist der Rattenkäfig. Und dann sagen Leute, und diese Geschichte mit dem Rattenkäfig, die George Orwell erzählt, stammt aus einem Buch von einem Herrn Belgunov. Das muss man nicht gelesen haben, man könnte auch ergänzen, jetzt sinnvoll, kann man gar nicht gelesen haben, weil Neute sagt, das sei verschollen, wegen der Quelle. So, und der Orwell hätte das von dem Belgunov, die Geschichte mit dem Rattenkäfig, und diese Geschichte vom Rattenkäfig, die hätte Hitler gewusst. Und hätte sie gewusst vor Stalingrad. Also, und er hätte jetzt Angst gehabt, dass seinen Offizieren dieser Rattenkäfig vorgehalten wird und sie unter der angedrohten Folter zusammenbrechen. Und dieser durch den Rattenkäfig über Belgunov, George Orwell kann es ja nicht gewesen sein, so traumatisierte Hitler hätte also auf diese angedrohte Folter, auf diese, Neute sagt, asiatische Tat, und asiatisch heißt hier immer mit Neute Tat von Unzivilisierten, mit einer asiatischen Tat geantwortet. Er hätte auf den Archipel Gulag mit Auschwitz geantwortet. Wenn man das so liest, könnte man beinahe denken, mehr als verständlich. Also er setzt sich so in Hitler hinein, dass man denkt, ja, das sind ungefähr so die Quellenforschung, die er präsentiert. Also als Historiker, allen Ernstes. Und nun kann man natürlich sagen, gut, der Mann, Herr Nolte, wer ist Herr Nolte? Aber wie gesagt, das ist die Geschichtsschreibung, die dort aufgenommen wird. Und das Argument wird auch verteidigt, also durch 15, 20 seiner Kollegen. Also nicht genau dieses, aber der Zusammenhang Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus, also Auschwitz als Konsequenz vom Archipel Gulag. Und dann lamentiert Nolte noch darüber, wie dann die Deutschen eigentlich unter diesem Gesichtspunkt erscheinen müssen. Jedenfalls können die Deutschen unmöglich die Täter gewesen sein. Sie waren ja eher die Opfer. Hitler war ja traumatisiert durch den Archipel Gulag und durch den Rattenkäfig, wie wir nun wissen. Also sie waren Opfer. Und nun sagt er, also die Deutschen waren mindestens so viel Opfer, wie die Juden waren. Und das lese ich mal vor. Die Rede von der Schuld der Deutschen übersieht allzu geflissentlich die Ähnlichkeit mit der Rede von der Schuld der Juden, deren Hauptargument der Nationalsozialisten war, alle Schuldvorwürfe gegen die Deutschen, die von Deutschen kommen, sind unaufrichtig, da die Ankläger sich selbst oder die Gruppe, die sie vertreten, nicht einbeziehen und im Grunde bloß den alten Gegnern einen entscheidenden Schlag versetzen wollen. Also das ist noch etwas deutlicher formuliert als das, was Adenauer macht. Die Opfer, von denen Adenauer gar nicht spricht, Adenauer erwähnt überhaupt niemanden, der Opfer des nationalsozialistischen Staatsterrors ist, also er erwähnt nicht die Juden oder die Polen, die Homosexuellen, er erwähnt überhaupt niemanden. Die Deutschen sind die Opfer und das wird hier nochmal eigentlich betont. Also eigentlich sind, wenn die Juden schon Opfer sind, die Deutschen mindestens ebenso Opfer und jedenfalls keine Täter. Diese Konstruktion, diese Geschichtskonstruktion ist wie gesagt die neoliberale, die von Hayek 1944 vorgeführt wird und die er 1960 nochmal ausführlich in seinem Hauptwerk über die Verfassung der Freiheit erläutert. Also eine Verdrängung der Vergangenheit und Verdrängung heißt dann immer, das weiß man seit Freud, das kann man sich aber auch so sagen, wenn man sich nicht erinnern will und die Vergangenheit nicht aufklärt, behält sie immer noch Herrschaft, über die, die hier verdrängen. Das heißt, sie kehrt wieder. Sie wiederholt sich deshalb nicht unbedingt, aber sie kehrt wieder. Der zweite Punkt ist die neoliberale Auffassung von der Gesellschaft und ihre Nähe zum Antisemitismus. Der Neoliberalismus, wie gesagt, geht davon aus, obwohl er sich als Theorie der Gesellschaft darstellt, dass er paradoxerweise das Grunddogma hat, die Gesellschaft als Ganze sei so komplex, dass man sie gar nicht erkennen könnte. Weshalb die einzige Möglichkeit einer sozialwissenschaftlichen Theorie und einer sozialen Praxis die des Individualismus, man könnte vielleicht besser sagen, damit das nicht so naheliegend nach Individuum klingt, weil es mit Individuum nichts zu tun hat, ich würde eher sagen Sozialatomismus. Also eine Atomisierung der Gesellschaft. Diese Gesellschaft sei, weil sie als Ganze unerkennbar ist, eine mythologische Kraft, an die man sich nur anknüpfen, anpassen könnte, weshalb das Grunddogma bei Hayek ist, in aller Naivität so formuliert, es bedürfe einer freiwilligen Konformität oder eines freiwilligen Konformismus unter den neoliberalen gesellschaftlichen Verhältnissen. Das ist ziemlich genau das, was in den Studien über Autorität und Familie 1936 von Horkheimer und Fromm als autoritärer Charakter in einem autoritären Staat dargestellt wurde. Nun sagt der Neoliberalismus, dass er die liberale Tradition nicht Frankreichs, aber Englands fortsetzt. Und zwar wird hier immer gerne zitiert von neoliberalen Theoretikern Adam Smith, 1776, Wohlstand der Nation, das berühmte Bild der Invisible Hand. Jeder verfolgt bewusst sein Interesse und ohne es zu wollen, realisiert er dadurch das allgemeine Interesse. Und dadurch käme ein vernünftiges Allgemeines zustande, ein allgemeines Interesse nämlich, was in diesem Sinne allgemein ist und vernünftig. Und interessanterweise wird dies im klassischen Liberalismus immer zusammengedacht in der Zeit der Aufklärung damit, dass die Vernunft es ist, die herrscht, dass es überindividuelle Gesetze sind, die herrschen und kein Einzelner. Und weil die Verhältnisse herrschen, Marx sagt nachher Herrschaft der Verhältnisse oder Herrschaft der Abstraktionen, ist dies nicht nur vernünftig, sondern als Vernunft auch paradoxerweise bewusstlos. Es gibt eine wunderbare Metapher, die beides zusammenfasst, diese bewusstlose Allgemeinheit und Vernünftigkeit, die kommt von Hegel, der nennt das Ganze List der Vernunft. Die Vernunft setzt sich durch, bewusstlos über die Köpfe der Menschen hinweg, ohne dass sie es intendieren. Was der Neoliberalismus aus diesem klassischen Liberalismus macht, ist, dass er die Bewusstlosigkeit aufnimmt und den Vernunftgehalt verleugnet. Sodass, wenn man das Bild oder die Metapher von der List der Vernunft nimmt, könnte man sagen, der klassische Liberalismus ist List der Vernunft, der Neoliberalismus ist nur List ohne Vernunft. Und in dieser Form Apologie gesellschaftlicher Irrationalität. In diesem Sinne sind die Traditionen, wenn man Hayek nachliest, auf die sich der Neoliberalismus stützt, vor allen Dingen die englische und noch viel mehr die deutsche Gegenaufklärung der Zeit des Wiener Kongresses, die Kritik der Französischen Revolution, die Kritik des klassischen Liberalismus im Namen der Unerkennbarkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse, die deshalb auch revolutionär nicht veränderbar seien. Marx hat mal gesagt, das, was 1815 die deutsche historische Schule auf die sich Hayek immer beruft, sei, dass sie die deutsche Theorie des Ancien Regime sei, während Kant die deutsche Theorie der französischen Revolution sei. Das kann man insbesondere deshalb in Berlin betonen, fällt mir gerade ein, weil Herr Friedrich Karl von Savigny, das zweite Haupt nach Herrn Hugo dieser historischen Schule, der erste Juraprofessor an der damals sogenannten Berliner Universität, der heutigen Humboldt-Universität war, die ja heute immer doch so hochgehalten wird angesichts der neoliberalen Umstrukturierung der Universität. Also auf diese Gegenaufklärung stützt sich dann diese neoliberale Theorie und fordert Anpassung an die Kräfte der Gesellschaft, die sie als Vernunft nicht mehr erkennen kann. Und dann finden sich bei Hayek in der Verfassung der Freiheit unter dem Titel der Freiheit folgende Bemerkungen, die ziehen sich durch den ganzen Text durch, aber das hier sind die besten Formulierungen. Folgende Ideen über Freiheit, dass es eine Freiheit nicht geben kann, sagt er, ohne Regeln, die ohne Bewusstsein bewusstlos nämlich herrschen. Und die, ich zitiere das jetzt weitgehend, die Folge von fest eingewurzelten Gewohnheiten und Überlieferungen sind, die nicht durchschaubar sind. Das sei die notwendige Voraussetzung für die Geordnetheit der Welt, in der wir leben und so weiter. Und es sei, damit sich die Menschen an diese Verhältnisse anpassen, in der Regel gar kein Zwang erforderlich, sondern die Menschen würden es tun, damit das Ganze funktioniert, sagt er, in einem hohen Grade von freiwilligem Konformismus. Und dann sagt er aber auch, aber wenn das nicht reicht und das passiert nicht, dieser freiwillige Konformismus, dann ist unschön, da muss vielleicht doch Zwang angewendet werden. In diesem Sinne sagt er, Zitat, es ist dieses Sich-Fügen in nicht bewusst geschaffene Regeln und Konventionen, deren Sinn und Wichtigkeit wir zum Großteil gar nicht verstehen. Es ist diese Ehrfurcht vor dem Traditionellen, dass die rationalistische Denkungsart, und das ist alles von der Französischen Revolution über den Sozialismus bis zum Nationalsozialismus, so fremd findet. Und das sei aber für das Funktionieren einer freien Gesellschaft unentbehrlich. Also eine freie Gesellschaft ist hiernach eine Gesellschaft von Individuen, die sich blinden gesellschaftlichen Kräften fügen und die, wenn sie das nicht tun, doch gezwungen werden müssen, dies zu tun, dann müssen sie den äußeren Zwang anwenden. Ansonsten könnte man psychoanalytisch es ausdrücken, entweder sie sind masochistisch im Sinne der Selbstunterdrückung oder sie werden unterdrückt, beides müssen sie werden. Sonst wären sie nicht frei. Unter diesen Bedingungen, dass diese sich anpassenden Menschen die Verhältnisse eben nicht durchschauen, weshalb sie sich ja anpassen, erscheinen ihnen, sagt Hayek, diesen Menschen die gesellschaftlichen Verhältnisse eben wie eine mythologische Macht. Er nennt das in seiner ökonomischen Theorie eine spontane Ordnung. Die stellt sich naturwüchsig ein. Und unter dieser spontanen Ordnung gibt es ja keinen gesellschaftlichen Zusammenhang, keinen Konsens. Die Idee des ewigen Friedens oder der Volonté générale aus der Französischen Revolution, des vernünftigen allgemeinen Willens, des kategorischen Imperativs ist hier alles über Bord geworfen. In der Apologie der gesellschaftlichen Irrationalität und Bewusstlosigkeit. Und da tritt nun jeder gegen jeden an im Wettbewerb. Und im Wettbewerb gibt es, sagt Hayek, Sieger und Verlierer. Charles Darwin wird zitiert. Das machen die Neoliberalen auch immer gerne. Und nennen den Wettbewerb in Analogie zu Charles Darwin einen Kampf ums Überleben. Und das ist auch so gemeint. Das muss man wirklich so, das ist keine Metapher. Also bei Hayek sagt völlig zu Recht, Charles Darwin hat seine Lehre mal aus der englischen und schottischen Moralphilosophie auf die Natur übertragen Und man überträgt sie jetzt in den sozialen Bereich zurück und kann das machen, weil Darwin ja auch, sagen wir mal, auf den Galapagos-Inseln die englische Konkurrenz, den englischen Konkurrenzkapitalismus unter den dort lebenden Tieren entdeckt hat. Hat Marx so auch gemerkt. Und Hayek benutzt deshalb auch die Darwin'schen Begriffe, und zwar folgende. Er sagt, also der Wettbewerb kennt Sieger und Verlierer, Starke und Schwache, Exzellente und Leistungsschwache, Leistungsträger und Leistungsschwache, kennen wir alles. Auslese, eine Auswahl, Erhaltung oder Untergang, das Überleben des Erfolgreichen. Und wer in diesem Sinne nicht erfolgreich ist, sagt Hayek 1960, wird selektiv ausgemerzt. Also 15 Jahre nach Auschwitz. Und wenn man denkt, das ist ein Theoretiker, Herr Hayek, wohl der Vordenker des Neoliberalismus, ich habe dieselbe Formulierung mit der selektiven Ausmerzung im Weltbankbericht 2000 nochmal gelesen, über Globalisierung und Lokalisierung. Und da wird folgende Formulierung benutzt, da wird gesagt, die Staaten und Städte, die im weltweiten Kampf um Kapitalinvestitionen unterliegen und die sich diesen Kampf um Kapitalinvestitionen nicht stellen, und die Weltbank sagt das ausdrücklich mit Verweis auf die Riesenmetropolen der Entwicklungsländer, die würden dann diese Metropolen gnadenlos, also ist das Zitat, gnadenlos ausgemerzt. Das heißt also, diese Formulierung betrifft dort Metropolen, sagen wir mal wie Bombay mit 15 Millionen Einwohnern oder Sao Paulo mit ähnlichen oder Lima mit 10 Millionen Einwohnern oder was man da so nehmen will. Also ist es eine Apologie dessen, was der lateinamerikanische Ökonom oder deutsch-lateinamerikanische Ökonom André Günder Frank mal ökonomischen Völkermord genannt hat, nicht nur theoretisch konzipiert, sondern auch praktiziert, weil dieser Neoliberalismus vor allen Dingen in der geldtheoretischen Variante 1975 aus Chicago nach Santiago de Chile gekommen ist und dort angewendet wurde, Zusammenhang von Staatsterrorismus und ökonomischem Völkermord. Und das ist dort ja auch bekanntlich so praktiziert worden. Und Hayek sagt das schon 1960 so, gnadenlose Ausmerzung. Und die Weltbank sagt das bis heute auch. Dort ist dann, wird dann im Wettbewerb gnadenlos ausgemerzt. Und es ist wirklich ein Überlebenskampf. Deshalb ist für die Neoliberalen auch ein ökonomischer Völkermord überhaupt kein Skandal. Es liegt wahrscheinlich relativ nahe, dann diese Gesellschaftsidee, die hier formuliert wird, mit dem Antisemitismus zusammenzubringen und in Analogie zu setzen. Nicht nur wegen dieser darwinistischen Terminologie, nicht nur wegen der Verdrängung der Vergangenheit, sondern wegen einer ganz bestimmten Tradition. Wenn hier gesagt wird, dass diese neoliberale Gesellschaft auf freiwilligem Konformismus beruht, dann ist die Idee die, dass diese konformistische Gesellschaft intern geschlossen ist und eigentlich nichts Abweichendes kennt. Und alles, was abweichend wäre, wird als fremd ausgeschlossen. Deshalb hat in den Sozialwissenschaften seit einigen Jahren die Formulierung von der sozialen Exklusion, so ist eine Modeerscheinung geworden. Also etwas ausschließen. Was auf der anderen Seite nicht heißt, was hier nach außen ausgeschlossen wird und dann mit Gewalt auch bedroht wird, dass dies, auch wenn dies innen eine konformistische Gesellschaft ist, dieser Konformismus nicht gleichzeitig das ist, was ich eben skizziert habe, nämlich ein Gesellschaftskampf, also das, was Hobbes mal bellum omnium contra omnes genannt hat, durch Wettbewerb. Dieser Ausgrenzung, das, was fremd wäre aus der Gesellschaft, ist oder die soziale Gruppe klassisch, wie bekannt, die Juden. Und die Begründung für den ursprünglichen Antisemitismus, wenn man ihn nicht auf das Christentum zurückführt, was ich vielleicht nachher noch skizzieren möchte, ist die ursprüngliche Idee der Ökonomie, wie es in der Antike und im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit vorkommt. Nämlich, dass dort gesagt wird, Ökonomie ist die Morallehre vom Hause. Das heißt, die Lehre, wie im Haus und in der dazugehörigen Landwirtschaft Gebrauchswerte für die Subsistenzproduktion produziert werden. Und hier ist in der ursprünglichen Formulierung, wenn man das also wörtlich übersetzt, Oikos und Nomos, die Vorstellung der Ökonomie, dass es dort einen Warentausch geben kann und Geld auch, sagt Aristoteles, aber das Geld nur so weit, dass man den Tausch von Gebrauchswerten vermittelt und sonst nichts. Und in dem Moment, sagt Aristoteles, wo sich das Geld verselbstständigt, wo man versucht, aus Geld mehr Geld zu machen, entweder durch Handel oder durch Wucher, sei dies wieder die Moral, wieder die Religiosität und wird deshalb von Aristoteles und Platon, von Sokrates und der Bibel, vom christlichen Mittelalter und der frühen Neuzeit auf den Weltmarkt und auf die Fremden projiziert, die Juden. Es gibt um 1200 nochmal das ausdrückliche Dogma der christlichen Kirche auf zwei Konzilien, wo den Christen in Übereinstimmung mit der Bibel Handel und Wucher verboten und dies den Juden zuerkannt wird. Und dass in diesem Sinne zunächst ein christlicher, mit der klassischen Idee der Ökonomie zusammenhängender Judenhass begründet wird. Diese Ausschließung, die dann auch der Neoliberalismus beerbt. Dann wird dieser Judenhass im 19. Jahrhundert bekanntlich rationalisiert. Die Auflösung der Religion durch die Aufklärung, die Vernunft. Und es gibt dann von Adolf Hitler 1919 die furchtbare Formulierung, dass der Antisemitismus nicht zu Pogromen, zu irrationalen Ausführungen des Mordes führen sollte, sondern dass der Antisemitismus ein Antisemitismus aus Vernunft zu sein hat. Also die Rationalisierung. Und dann hat sich der Judenhass bei den Nationalsozialisten mit der Gründung der NSDAP dann zur ideologischen Konstellation Antikapitalismus, Antisemitismus, Kapitalismus gleichgesetzt mit Liberalismus, also Antiliberalismus verbunden. Und außerordentlich wichtig ist hier dann eben auch gewesen, der Imperativ der Anpassung oder man könnte auch sagen in Umkehrung das Verwerfen jeder Art von Utopien. In diesem Sinne ist diese Projektion oder dieser Antisemitismus aus Vernunft, wie Hitler ihn nennt, dann geeignet oder sucht sich seine Projektionsfläche auch aus einem bestimmten Grunde an den Juden, was dann ab 1945 vereinzelt von westdeutschen Sozialwissenschaftlern dann benannt wird und was man, wenn man sich mit Sozialwissenschaften beschäftigt, auch sofort sieht. Wer also klassische Gesellschaftstheorie liest, hat es mit Juden sehr weitgehend zu tun. Der Geist ist bis 1933 weitgehend jüdisch. Die aus Deutschland Vertriebenen, die den Nationalsozialismus überlebt haben, sind weitgehend Juden. Also wenn man einfach Adorno, Marcuse, Bloch, Benjamin und so weiter nimmt, vorher die Tradition, auf die sich stützen, Marx, der ja auch aus einer alten Rabbinerfamilie kommt, Hilferding, Luxemburg, man hat es nur mit Juden zu tun. diese Nähe des Judentums zum Sozialismus, Kommunismus, zum utopischen Denken ist einfach auffallend. Und das, was hier sich im Nationalsozialismus in der Richtung ausdrückt, hat Ralf Dahrendorf dann in den 60er Jahren genannt, Geistfeindschaft. Und Adorno hat das auch etwa, ich glaube, um 1960 so genannt, mit Bezug auf die Psychoanalyse, die auch als Aufklärungswissenschaft ja auftritt, dass das, was die Psychoanalyse als Instrument einsetzt, die Erinnerung, die kritische Selbstbesinnung, das sei, Zitat, was die Antisemiten in Weißglut versetzt. Was also diese Gesellschaftsauffassung mit dieser Ausgrenzung von Fremden, von Juden, die Androhung von Ausmerzung durch den Neoliberalismus betrifft, konzentriert sich dann, das wäre der nächste Punkt, in einer besonderen Form von Anthropologie. Der Neoliberalismus sagt von vornherein, Gesellschaft unerkennbar, wir können nur einem methodologischen Individualismus folgen, nennt man das. Wir gehen vom einzelnen Menschen aus, theoretisch und praktisch. Etwas anderes ist überhaupt nicht denkbar. Der Einzelne passt sich an. Wenn man diese Anthropologie liest, das sich anpassende Einzelwesen, das gesellschaftlich analphabetisch ist und sich die gesellschaftlichen Verhältnisse verinnerlicht, dann ist es so, als würde man die klassischen Studien lesen über den autoritären Charakter. Da wird nichts anderes beschrieben, in kritischer Weise, als was der Neoliberalismus dann positiv ausdrückt. Also eine kurze treffende Stelle von Max Horkheimer über, in den Studien über Autorität und Familie 1936 könnte man einfach lesen als Kritik an dem, was der Neoliberalismus über das Individuum zu sagen hat. Die Stelle lautet so: Die einzelnen Mechanismen, welche bei der autoritären Charakterbildung in der Familie wirksam sind, hat vornehmlich die moderne Tiefenpsychologie, also die Psychoanalyse, untersucht. Für die Herausbildung des autoritären Charakters ist besonders entscheidend, dass die Kinder unter dem Druck des Vaters lernen, jeden Misserfolg nicht bis zu seinen gesellschaftlichen Ursachen zurückzuführen, sondern bei den Individuellen stehen zu bleiben und diese entweder religiös als Schuld oder naturalistisch als mangelnde Begabung zu verdinglichen. Also die gesellschaftlichen Verhältnisse bewusst so zu verinnerlichen, dass der Einzelne als Einzelner herauskommt, weil er sich seiner gesellschaftlichen Verhältnisse nicht bewusst ist und in diesem Sinne vereinzelt ist, aber er ist kein Individuum, sondern genau das Gegenteil davon, er ist nur eine Personifikation der Verhältnisse. Das ist in demselben Band über Autorität und Familie vom Psychoanalytiker Erich Fromm sehr ausführlich beschrieben worden. Die Verinnerlichung gesellschaftlichen Zwangs, so wie dann Hayek das auch ganz unbefangen ausdrückt, freiwilliger Konformismus, entweder Zwang oder Konformität. Fromm übersetzt das in Masochismus und diese Selbstunterdrückung vollendet sich in Zwang nach außen. Hayek sagt selektive Ausmerzung, Fromm sagt Sadismus. Also der masochistisch-sadistische Charakter ist dann der Charakter, der in den Antisemitismusforschungen in den 30er oder 40er Jahren so dargestellt wird und der genauso dargestellt wird, wie Hayek es positiv macht mit dem Homo economicus der neoliberalen Wettbewerbsgesellschaft. Ein sehr guter, weil komprimierter Text über diesen autoritären Charakter, den kann man auch nachlesen bei Otto Fenichel 1946 in seiner psychoanalytischen Theorie des Antisemitismus. Und da beschreibt er das, was man bei all diesen jüdischen Autoren, die sich an Marx und an Freud orientieren und mit Marx und Freud den autoritären Charakter erklären, und zwar so, dass gesagt wird, dieser autoritäre Charakter verinnerlicht bewusstlose gesellschaftliche Verhältnisse und klärt sie nicht auf. Die Aufklärung ist tot, die Utopien sind tot, die Erinnerung ist tot. Das Schreckbild einer Menschheit ohne Erinnerung taucht auf. Die Selbstunterdrückung, wird dann hier gesagt, bedeutet, dass die humanitären Bedürfnisse nach freier Entfaltung dieser Bedürfnisse unterdrückt werden müssen. Und weil sie beim Einzelnen unterdrückt werden, projiziert er sie auf andere Menschen und bekämpft seine eigenen Bedürfnisse, die er bei sich selber bekämpft, an andere. Deshalb die Vorstellung, dass die Juden oder andere Fremde Menschen sind, die nach dem Lustprinzip leben. Wir kennen das in Deutschland aus den Faulheitsdebatten. Und man kennt das im Übrigen auch aus der ganz anderen Ecke jetzt, dass bei der gegenwärtigen Krise die Gier angeprangert wird. Also ein Leben im Lustprinzip, das unterdrückt werden muss. Also das Unterdrücken eigentlich, wenn man sich psychoanalytisch ausdrückt, der utopischen Potenziale der eigenen Triebstruktur. Und das Zweite, was dort damit zusammenhängt, sagen Horkheimer, Fromm, Adorno, Fenichel gleichermaßen, ist, dass diese Selbstunterdrückung zu einem Leiden führt und zu einem Bedürfnis, gegen dieses Leiden zu protestieren und dagegen aufzubegehren, und zwar so, dass das Aufbegehren die Verhältnisse nicht ändert, sondern die Verhältnisse stabilisiert. Und dafür hat Horkheimer die sehr schöne Formulierung gefunden, es sei nichts anderes, das Aufbegehren des autoritären Charakters als eine konformistische Revolte. Hayek nennt das freiwilligen Konformismus. Also dieses Selbstunterdrücken, das Unterdrücken am anderen, der eigenen Bedürfnisse und das Bekämpfen auch am anderen der gesellschaftlichen Verhältnisse. Und die Juden, sagt Fenichel und das sagt Adorno auch, eignen sich als Projektionsfläche in beider Hinsicht, dass nämlich das Judentum besonders archaisch ist, im Sinne von besonders archaischer in der frühen Kindheit zu unterdrückender Bedürfnisse, einerseits, und andererseits die Juden als die, denen klassisch die Rolle des Händlers, des Handelskapitals und des Wucherkapitals zugeschrieben sind, auch als die Kapitalisten personifiziert erscheinen, sodass man an ihnen beides bekämpfen kann, seine eigenen Bedürfnisse und über einen Antikapitalismus die Verhältnisse, die unterdrücken. Deshalb ist das, was hier der Neoliberalismus beschreibt, also zumindest diesem autoritären Charakter wahlverwandt, mit dieser freiwilligen Konformität der Verinnerlichung des Zwangs. Dann möchte ich mindestens mit Blick auf die Uhr noch einen anderen Aspekt nehmen, wo dieser antisemitische Gehalt des Neoliberalismus mir besonders deutlich hervorzustechen scheint, der aber besonders schwierig hier zu benennen ist. Und zwar geht es um das Problem der Utopien. Als der Neoliberalismus sich durchgesetzt hat, 1990 in der Form der Globalisierung, des global gewordenen Neoliberalismus, gab es neben dem Wort von der Globalisierung zwei andere Stichworte, nämlich es sei das Ende der Geschichte erreicht, hat Herr Francis Fukuyama klassisch formuliert, das Wort ist dann durchgelaufen, all überall. Und es sei das Ende der Utopien erreicht, weil gesellschaftliche Verhältnisse sich nicht aufklären, deshalb vernünftig nicht verändern lassen und man deshalb alles Traditionelle hinzunehmen hat als spontanen Geschichtsverlauf, als naturwüchsigen Geschichtsverlauf. Hayek, 1960 in der Verfassung der Freiheit, überlegt, was Freiheit heißt und hat eine ganze Reihe von Begriffsbestimmungen und sagt auch, was Freiheit nicht ist. Und sagt, was Freiheit nicht ist, ist das, was die Sozialisten denken. Und er glaubt, dass die Sozialisten über Freiheit denken würden, dass ihnen Freiheit die Herstellbarkeit von Menschen und Dingen und der Welt überhaupt sei. Das hat nichts mit Aufklärung zu tun, das ist eine technokratische Idee, die er dem Sozialismus zuschreibt. Und man könnte alles machen, und er sagt dann allen Ernstes, also das wäre zum Beispiel eine Omnipotenzfantasie, dass die Freiheit auch bedeuten könnte, die Freiheit, dass wir fliegen könnten oder ähnliches. Und dann sagt er, also mit dieser Idee von Freiheit, dass der Mensch halt alles machen kann und sich Allmacht zuschreibt, diese sei dann bewusst von den Sozialisten angewendet worden, und er stellt sich das so vor. Der Sozialismus ist nach seiner Vorstellung pure Propaganda, und zwar deshalb, weil der Neoliberalismus auch nichts anderes ist. Und zwar sagt er, dieser Neoliberalismus ist, weil er sagt, die Gesellschaft ist unerkennbar, ich kann sie halt nicht erkennen, ich kann das auch gar nicht begründen, dass ich sie nicht erkennen kann. Da sagt Hayek, und das wird ihm nachgebetet, das ist ein Glaubensbekenntnis. Ich kann es nur glauben. Und weil ich es nur glauben kann, kann ich den Neoliberalismus nicht argumentativ verteidigen und verbreiten, sondern nur durch Propaganda. Und so stellt er sich den Sozialismus auch vor. Das ist auch nur eine Meinung, und die bedient sich der Propaganda und manipuliert Menschen durch die Propaganda. Und durch diese Propaganda sei dem Menschen eingeredet worden, dass Freiheit eben die Möglichkeit sei, alles Mögliche zu verändern. Und dagegen sei zu fordern Anpassung und Konformität. Nun hat diese Apologie von Freiheit als, man erinnert sich fast an das englische furchtbare Wort von Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit, aber das hier ist noch schlimmer, Freiheit ist die Einsicht ins Irrationale. Also diese Art von Freiheit, mit Sicherheit das, was den am meisten hier antisemitisch genannt werden kann. Es ist nach 1945, das habe ich vorhin erwähnt, des Öfteren überlegt worden, warum dies so war nach 1933, dass so viele Intellektuelle, die aus Deutschland vertrieben wurden, vor allen Dingen in den Sozialwissenschaften, in der Philosophie, Politikwissenschaft und so weiter, also zusammengefasst, wenn man so will, in den Geisteswissenschaften, Juden gewesen sind. Und Ralf Dahrendorf hat in den 60er Jahren, Ralf Dahrendorf ist ja einer der herausragenden Sozialwissenschaftler der Nachkriegszeit gewesen, überlegt, was die Juden dann so prädestiniert macht für die Sozialwissenschaften und warum sie den utopischen und nicht den anti-utopischen Geist verkörpern. Letzteres wäre Neoliberalismus. Und er sagt, die Juden seien im Unterschied zum Christentum, das Judentum sei im engeren Sinne keine Religion, nämlich nicht vom Leben so abgespalten, wie das Christentum es durch den Protestantismus geworden ist. Das würde ich gleich ganz gerne noch mal erläutern. Zweitens seien die Juden in ihren Wirtsvölkern, sagt er, immer Fremde gewesen. Und das hat ja auch einen Erkenntnisvorzug, wenn man in den Verhältnissen nicht allzu sehr aufgeht und ihnen distanziert gegenübergeht, hat man sozialwissenschaftlich immer einen Erkenntnisvorzug. Und sie seien auch durch die jahrhundertelange Unterdrückung zur Reflexion über die Verhältnisse im Sinne einer praktischen Veränderung der Verhältnisse geradezu gezwungen gewesen. Was aber den Aspekt betrifft, der Nähe des Judentums zur Utopie ist das Wenige, was man finden kann, jedenfalls nach meinem Dafürhalten, das, was man finden kann in dem relativ dunklen Abschnitt eines ohnehin ganz dunklen Textes von Horkheimer und Adorno über die Dialektik der Aufklärung und das Schlusskapitel über die Elemente des Antisemitismus. Und da wird versucht zu sagen, warum das Judentum im Unterschied zum Protestantismus insbesondere, aber zum Christentum im Allgemeinen, eine höhere Affinität zur Utopie hat. Und das wird hier besonders betont von Horkheimer und Adorno, weil sie aufgrund der Dialektik der Aufklärung in der Vernunft, in der Aufklärung selber kein utopisches Potenzial mehr entdecken können. Und sagen, also diese Aufklärung hat eigentlich ihren Endpunkt gefunden mit Auschwitz. Und wenn dies der Endpunkt der Geschichte sei, der Aufklärung, nicht der Geschichte überhaupt, aber der Aufklärung, dann sei in dieser Aufklärung ein utopischer Gehalt gar nicht mehr vorhanden und dann könnte man eigentlich die Barbarei nicht mehr beim Namen nennen, das heißt begreifen. Und die Frage war angesichts also dieses Sachverhalts, und das wäre auch die Beantwortung, was an Auschwitz das historisch Besondere ist, nämlich dass dort die Zivilisation, die Aufklärung zur Vollendung, zur Verwirklichung gekommen ist. Wenn dies so wäre, haben die beiden überlegt, dann könnte man eigentlich in der Aufklärung diesen utopischen Gehalt, den man braucht, um die Sache noch benennen zu können, gar nicht mehr finden. Und dann haben sie überlegt, es gäbe drei Möglichkeiten, diesen utopischen Gehalt doch noch zu benennen. Und die erste Möglichkeit sei die in der Kunst. Und deshalb gibt es von Adorno die ästhetische Theorie, die eigentlich die negative Dialektik begründet. Dann gibt es merkwürdigerweise in einem Buch über die Barbarei einen großen Exkurs über die Odyssee von Homer, dort psychoanalytisch interpretiert als Ursprung der Selbstunterdrückung und des Masochismus, weshalb mit Freud in der Triebstruktur die Utopie des Glücks freigelegt wird. Das ist Marcuse, Eros and Civilization. Und der Punkt, um den es jetzt geht, den ich nochmal versuche vorzutragen, wäre der, dass die beiden sagen, und die dritte Möglichkeit, die Barbarei beim Namen zu nennen, wäre die Utopie, die im Judentum enthalten ist und im Christentum verloren ist. Und sie interpretieren hier diesen Übergang, wenn man es zuspitzen will, in der Bibel von den ersten Büchern Mose oder allgemeiner vom Alten Testament zum Neuen Testament als Fortschritt der Aufklärung, als ein Fortschritt, der die Utopie verliert. Und zwar wird von Horkheimer und Adorno die mosaische Religion dargestellt als eine Religion, die im engeren Sinne keine von der Lebenspraxis abgespaltene Institution und in diesem Sinne keine Religion, sondern eine Lebenspraxis sei. Und es wird ansatzweise auf Folgendes verwiesen, dass im Unterschied zur Figur von Christus, der als Gottes Sohn zwischen den Menschen und Gott vermittelt, es diese Vermittlung nicht gibt im Judentum, weshalb das Christentum eben Christentum heißt. Und es wird dann daran erinnert, wie in beiden Fällen, im Alten Testament und im Neuen Testament, die Vermittlung zwischen Gott und den Menschen gedacht wird, nämlich im Alten Testament die 10 Gebote, wie werden die verkündet? Gott erscheint auf dem Berg Sinai und spricht. Und er spricht zu Mose, das ist wohl ein Einzelner, aber es ist kein Gottes Sohn. Und in diesem Sinne ist dieser Gott unmittelbar zu hören und durch seine Erscheinung unmittelbar zu erkennen. Und dann gibt es eine ganz dunkle Formulierung und es ist dabei ganz hilfreich, muss man dazu sagen, wenn man sich mit griechischer Philosophie auskennt, die zeitgleich ist. Die deutsche Übersetzung, wie dieser Gott sich nennt, und dieser Gottesname, der ist für die Dialektik der Aufklärung ganz wichtig, ist nach der Übersetzung, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist philosophisch außerordentlich dunkel. In der parallelen griechischen Philosophie wird dies so dargestellt, dass nur das gedacht werden kann, was ist. Und Adorno hat dies mal so ausgedrückt, dass wenn ich etwas denke und etwas definiere und sage, Freiheit ist Folgendes, dann ist das Wörtchen ist mit Kant nur eine Verbindung zwischen zwei Begriffen. In der griechischen Formulierung ist aber diese Trennung zwischen Begriff und Sache so gar nicht gedacht und in der Bibel auch nicht, im Alten Testament nicht. Und da hat das Wort ist nicht nur die Bedeutung der Verbindung zwischen zwei Begriffen, sondern dass etwas ist im Sinne von sein, es existiert. Und so ist dieser Gott, der sich hier nennt, ich werde sein, der ich sein werde, nicht ein transzendenter Gott, sondern er ist und existiert und ist gewissermaßen diesseitig. Und deshalb sagen Horkheimer und Adorno, deshalb ist das Judentum verbunden mit der Idee einer nicht jenseitigen, sondern diesseitigen Erlösung. Sie ist diesseitig und deshalb ist, betonen sie immer, im Judentum ist verboten, den Namen Gottes auszusprechen, weil in dem Moment, wo ich den Namen Gottes aussprechen würde, wäre es eine Trennung von Denken und Sein, die in dem Gottesnamen genau negiert wird. Das ist also eine etwas schwierige Geschichte, aber das ist der Kern. Und in demselben Sinne wird hier gesagt, das Christentum zerstört diese Verbindung zwischen Erlösung und Diesseits. Und in dem Moment, wo die Figur Christi eingeführt wird, hat man Gott als transzendenten Gott und Christus vermittelt zwischen dieser Transzendenz und dem Diesseits. Und deshalb gibt es die christliche Zwei-Reichen-Lehre. Deshalb sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn man es auch übersetzt, wieder in die klassische griechische Philosophie, in dem Fall Platon, ist die Figur Christus so etwa das, was Platon die Teilhabe, die Metexis nennt, des Urbildes und des Abbildes und Christus vermittelt dazwischen. Und das ist ein Fortschritt der Aufklärung, weil hier Diesseits und Jenseits getrennt werden, Sinnliches und Übersinnliches, Denken und Körper, und das sei im Judentum nicht so. Und insofern sagen Horkheimer und Adorno, dieser Gott des Alten Testaments ist wohl ganz furchtbar und ein ziemlich rachsüchtiger alter Herr, aber die Idee ist die, dass das Diesseits wohl ein Diesseits der Apokalypse ist, aber dass gleichzeitig eine diesseitige Versöhnung befördert wird und erwartet wird. Und die Form, in der dies passiert, ist dann das, was im 12. und 13. Jahrhundert im Judentum als Messianismus aufkommt. Und wenn man die kritische Theorie liest, dann weiß man, das ist über Gershom Scholem und Walter Benjamin an Horkheimer und Adorno gekommen. Also diese Würdigung des Judentums und seiner besonderen Nähe zur diesseitigen Utopie, zur diesseitigen Erlösung, während das Christentum nur eine jenseitige Erlösung hat und das Diesseits lässt, wie es ist. In diesem Sinne ist, denke ich, überhaupt kein größerer Gegensatz vorstellbar als der, dass Hayek sagt, Erkenntnis der Gesellschaft muss vor der Erkenntnis dieser Gesellschaft versagen. Und deshalb gibt es keine Möglichkeit einer gesellschaftlichen Erinnerung, einer geschichtlichen Erinnerung und keine Utopie. Während Adorno sagt am Ende von Minima Moralia, Erkenntnis hat kein Licht, als das von der Erlösung hier auf die Welt scheint. Und unter letzterem Gesichtspunkt wäre die Utopie die Verwirklichung dessen, was Marx den Verein freier Menschen genannt hat, mit der Abschaffung und Überwindung des Antisemitismus identisch. Und das, was der Neoliberalismus demgegenüber formuliert, wäre mit seinem Anti-Utopismus eigentlich das, was das Judentum ausmacht, weshalb eben das, was ich eingangs zitiert habe, die Warnung Hayeks vor den sozialistischen jüdischen Immigranten, die nach London ins Exil kommen, eben keine Erklärung der Barbarei wäre, sondern eigentlich nichts anderes als diese Wiederkehr des Verdrängten. Ich beende das mal. Ich gucke auf die Uhr. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören. Thank you.